Hallo, meine lieben Freunde, wir sind hier live, das zweite Mal jetzt im deutschen Kanal, sind wir das zweite Mal live. Wir warten einen Augenblick, bis die Leute alle hier drinnen sind. Das dauert immer einen kleinen Augenblick. Letztes Mal, ich war sehr überrascht, wie viele Menschen da auch dieses Live angesehen haben. Binnen relativ kurzer Zeit haben über 2000 Leute das Live gesehen. Fühlt euch frei, es auch weiterzuleiten, wenn ihr das tun wollt. Jederzeit, ihr könnt auch das während dem Live weiterleiten. Also das heißt, während dem Live andere Freunde einladen. Rechts unten ist so ein kleines Zeichen, so wie ein kleines Flugzeug. Wenn ihr auf das klickt, dann geht es zu den Freunden hin, die ihr dann einladet. Und dann können die auch informiert sein, dass wir jetzt gerade live sind. Wir werden jetzt einen Moment noch warten, ein Minütchen. Dann geht's weiter. Ich bin hier in Deutschland noch, also fliege morgen zurück nach Brasilien. Bin aus Prag hierher gekommen. Wir hatten eine ganz tolle EPS. Unwahrscheinlich genial, was der Herr alles getan hat. Und jetzt bin ich in Deutschland. Morgen geht's zurück nach Hause. Hallöchen, Hallöchen. Ich sehe euch ja hier, wie ihr alle hereinkommt. So schön, euch hier zu sehen. Der Herr ist gut, der Herr ist genial und der Herr macht großartige Dinge. Das sehen wir überall, was wir überall für Zeugnisse bekommen. Auch die Thank You Jesus Revolution, die schreitet unwahrscheinlich gut voran. Also wir waren erstaunt eigentlich, wie gut die Situation voranschreitet. Wir werden jetzt bald beginnen, einen tschechischen und auch einen slowakischen, also tschechische und slowakische Webseite zu öffnen. Thank You Jesus Tschechien, Thank You Jesus Slowakien. Die waren total begeistert, Feuer und Flamme. Wir haben schon Anfragen auch aus den USA. Auch in den USA wollen Leute gerne bei der Thank You Jesus Revolution mitmachen. Also es wird, geht weiter, es geht Richtung global und die ganze Welt wird bald nur mehr sagen, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus und die Welt wird wissen, wie großartig Gott ist. Okay, ich lege jetzt mal los. Wir haben jetzt da über 60 Leute hier drinnen und immer Leute kommen ja die ganze Zeit auch immer rein. Hallo Sonja, schön dich zu sehen. Ach, übrigens noch etwas. Wir haben die Bewerbung ja für EPS bekommen. Das war eine Woche ab und Peter sagt, demnächst werden die Danke Jesus Bändchen, die Thank You Jesus Bändchen auch EU-weit verschickt. Und die Bewerbungen, die haben wir bekommen für die EPS und die liebe Mary und ich, wir werden in Ruhe durchgehen und dann die Leute informieren, wer kommen wird. Und wer eben warten muss bis auf nächstes Jahr. Okay, legen wir los. Ich möchte jetzt darüber reden, über wie wichtig es ist oder was wir tun können oder was wir ergreifen müssen, damit wir auch wirklich im Übernatürlichen leben können und auch dieses Leben haben, das Gott für uns hat. Nämlich, Gott hat für uns kein gewöhnliches Leben. Das hat Gott nicht. Und das ist etwas, was wir unbedingt im Herzen ergreifen müssen, weil die Zeit läuft aus, Jesus kommt bald wieder und in der Zeit, in der wir noch haben, müssen wir alles tun, um so viel wie möglich zu erleben von dem, was Gott für uns hat. Schauen wir mal, wie schön die Genfer Bibel, Johannes 10, Vers 10 sagt. Ich habe mir das heute in der Genfer Bibel angeschaut. In der Genfer Bibel steht in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in der ganzen Fülle. Die Bibel ist sehr, sehr klar. Jesus will, dass jeder Christ ein Leben in der ganzen Fülle hat. Jesus hat ein tiefes Verlangen danach, dass jeder einzelne Christ ein Leben erlebt, das nicht nur ein normales Leben ist, sondern in absoluter Fülle Gottes. Und wisst ihr, das Interessante ist in dieser Aussage, es steht ja nicht nur, ich hätte ein Verlangen, oder es steht ja auch nicht nur, ich würde mich freuen, wenn viele Menschen ein Leben leben in der ganzen Fülle. Nein, es steht im Urtext, ich habe es heute extra noch kurz vor dem Live angeschaut, wie es im Urtext drinnen steht. Im Urtext steht so drinnen, ich bin gekommen, damit sie dieses Leben haben, dieses Zoe-Leben, dieses göttliche Leben im vollen Überfluss. Mit anderen Worten, es war einer der Gründe Jesus, dass er gekommen ist, um uns dieses Leben zu bringen. Und ja, ich weiß, Jesus kam aus verschiedenen Gründen. Das ist mir schon auch klar. Die Bibel lehrt das ja. Die Bibel sagt, dass er kam, um den neuen Bund zu versiegeln. Die Bibel sagt, dass er kam, um den Vater zu zeigen. Die Bibel sagt auch, dass er kam, um diejenigen zu suchen, die verloren waren. Ist mir schon auch klar. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also Jesus kam aus einer ganz Anzahl von Gründen. Aber einer der Gründe, darum, warum Jesus gekommen ist, ist folgendes. Damit, wenn ich sage, komm hierher, damit ich dir dieses und jenes geben kann, das bedeutet, der Grund, warum du zu mir kommst, ist, damit du das nehmen kannst und empfangen kannst, was ich für dich vorbereitet habe. Und wenn Jesus sagt, ich aber bin gekommen, damit ihr dieses Leben habt und Leben in der ganzen Fülle, im vollen Überfluss, dann bedeutet das, dass Jesus möchte oder dass wir verstehen, er kam, damit jeder von uns ein Leben lebt im absoluten Überfluss. Also ein Leben in der Fülle Gottes, nicht im Natürlichen. Und wenn ich mir so anschaue, wie ein großer Teil der Christen lebt, dann ist das ein Leben nach Anstrengung, ein Leben nach Kraft, ein Leben nach Abmühen, ein Leben nach Schaffen müssen, ein Leben nach, was muss man alles tun, um die Fülle Gottes zu leben? Um Finanzen zu haben, muss man hart arbeiten. Um Siege zu haben, muss man viel kämpfen. Und immer wieder sehe ich, wie das Christenleben für so viele Menschen ein Christenleben ist, wo sie sich alles erarbeiten müssen, alles erkämpfen müssen, alles erracken müssen. Aber das ist nicht das, was das wahre Christenleben sein soll. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, damit wir dieses Leben haben können, dieses Leben im vollen Überfluss und vollen Genüge. Also, er stellt es gegenüber dem, was der Dieb gekommen ist zu tun und was er gekommen ist zu tun. Und ihr wisst ja schon, den mich lange genug kennt, der Dieb ist ja nicht der Teufel. Der Teufel ist ja nicht das Gegenteil von Jesus. Der Teufel hat doch diese Kraft nicht stehlen und würgen und umzubringen. Ja, stell dir mal vor, wenn der Teufel die Macht hätte. Ja, nehmen wir mal an, der Teufel hätte die Macht, einfach wo er will, diese Zerstörung anzuringen. Ja, wir wären ja alle nicht mehr im Leben. Was würde der Teufel tun? Er würde alle Menschen, so schnell es nur geht, umbringen, zerstören, um sie dann in die Hölle mitreißen zu können. Aber er hat weder diese Macht, noch diese Autorität, noch diese Kraft. Der Dieb hier, das ist die Religion, die Religiosität, die religiösen Lehren. Das ist der Dieb. Und die Religiosität, die will uns immer alles rauben, wofür Jesus gekommen ist, dass wir es haben. Und es ist interessant, dass Jesus erstens den Dieb sich gegenüberstellt, zweitens, dass er verderben und stehlen und umzubringen auch Leben im Überfluss gegenüberstellt. Also das sind diese zwei Dinge, die so einander konträr sind. Und diese religiöse Lehre, die religiösen Lehre oder die Religiosität, die viele von uns miterlebt hat, die hat uns ja unwahrscheinlich beraubt. Die hat uns so viel gestohlen. Die hat uns auch so viel Tod gebracht und nicht das Leben gebracht, welches Jesus Christus für uns hat. Und dann müssten wir uns immer wieder folgende Frage stellen. Nämlich, lebe ich das Leben? Wisst ihr, wir sollten uns eigentlich jeden Tag die Frage stellen, was ist los? Welches Leben lebe ich? Welches Leben erlebe ich? Und mein lieber Freund, darf ich dir etwas sagen? Das ist nicht unbedingt abhängig von den Umständen, die du gerade erlebst. Die Debbie hat mir soeben eine Nachricht geschrieben vor kurzer Zeit, also ein paar Minuten vor dem Live. Ich bin ja hier in Deutschland und die Debbie ist zu Hause in Teresina. Und dann hat sie mir gesagt, was soeben alles schief läuft. Also da hat sie mir eine ganze Liste aufgezählt von Dingen, die diese Woche oder letzte Woche und jetzt hinein diese Woche auch alles schief laufen bei uns. Aber so viele Dinge, die wirklich einfach chaotisch sind. Und die hat zu mir gesagt, ja Reinhard, was ist denn los? Und ich habe gesagt, hör zu, was jetzt los ist, ist, jetzt haben wir ganz besonders viel Gelegenheit, danke Jesus zu sagen. Ganz besonders viel Gelegenheit haben wir diese Woche, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus zu sagen. Steffi hat mir eine Nachricht geschickt, kurz vor, vielleicht vor eineinhalb Stunden, und hat gesagt, schau, ich habe hier eine sehr komplizierte Situation und ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Problem lösen soll. Was soll ich tun? Was ist denn Rat? Und ich habe sie gesagt, Mein Rat an dich ist zuerst einmal, die nächste halbe Stunde an nichts zu denken, an keine Lösung zu denken, an nichts zu denken, was du tun sollst, sondern die nächste halbe Stunde machst du gar nichts. Sagst du nur permanent, danke, Jesus. Wisst ihr, einer der Gründe, warum Menschen nicht dieses Leben im Überfluss leben, warum Menschen nicht erleben, wozu Jesus gekommen ist, damit wir es haben. Und stell dir mal vor, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du Leben im Überfluss hast und wir erleben es nicht, das muss ihn doch unwahrscheinlich traurig machen. Das muss doch den Herrn so traurig machen, wenn wir das nicht erleben, wofür er gekommen ist, dass wir es erleben. Und dann habe ich gesagt, weißt du, sag nichts jetzt die nächste halbe Stunde, mach gar nichts, denk an nichts, denk an keine Lösung, denk auch nicht an das Problem, sag nur, danke Jesus, permanent eine halbe Stunde lang. Weißt du, wie oft wir ja gar nicht erleben, was Jesus für uns hat, weil wir so fokussiert sind auf das Problem oder das Problem zu lösen. Und das ist ja auch die Sache. Wir sind ja nicht dazu berufen, dass wir permanent herumlaufen, Lösungen zu suchen für unsere Schwierigkeiten. Nein, meine lieben Freunde, wenn Jesus uns klipp und klar gesagt hat, also so klar gesagt hat, er ist gekommen, damit wir dieses Leben im Überfluss haben, dann bedeutet das nicht, dass wir permanent uns anstrengen müssen, herumlaufen sollen und überall versuchen sollen, die Lösung für unsere Schwierigkeiten zu erlangen. Das kann es doch nicht sein. Wenn Jesus wollte, dass wir das tun, ja, warum hat er dann gesagt, ich bin derjenige, der gekommen ist, damit ihr dieses überfließende Leben auch erlebt? Ich bin derjenige, der gekommen ist, damit ihr dieses Leben erlebt, über den Durchschnitt ist, das weit drüber hinausgeht, über das, was du selbst dir erdenken und ausarbeiten könntest. Aber da müssen wir diese, ich möchte mal sagen, diese schwierige Entscheidung für viele von uns treffen, dass wir nicht permanent herumlaufen, Lösungen für unsere Schwierigkeiten zu finden. Ja, Reinhard, sagst du jetzt, dass wenn ich Schwierigkeiten habe, dann soll ich diese Schwierigkeiten nicht lösen? Was ich sage, ist Folgendes. Du sollst in diesen schwierigen Situationen ein einfaches Vertrauen auf Jesus haben, der gesagt hat, er ist derjenige, der will, dass du Leben über dem Durchschnitt hast, Leben im Überfluss, dieses überfließende Leben. Wisst ihr, bei der IPS in Prag letzte Woche, da wurde ich wach eines Morgens und der Herr sprach so klar zu mir an jenem Morgen. Und zwar sprach Folgendes, hör auf, es zu versuchen und vertraue mir. Hör auf, es zu versuchen, vertraue mir. Ach, wie viele Dinge haben wir versucht zu lösen. Ach, wie immer wieder haben wir uns angestrengt. Wir haben versucht, noch eine Lösung zu finden. Wir haben versucht, diese Sache in die Hand zu nehmen. Wir haben versucht, dass wir ähnlich hier jetzt etwas machen, damit es besser geht. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns gestresst. Wir haben uns kaputt gemacht. Wir haben unwahrscheinlich viel emotionale Energie verschwendet. Und am Ende des Tages hatten wir, wenn wir eine Lösung hatten, eine menschliche Lösung. Aber das ist doch nicht das, was Jesus von uns will. Dann hätte Jesus ja gesagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu würgen und umzubringen. Ich aber bin gekommen, um euch Weisheit zu geben, gute menschliche Lösungen zu finden für eure Schwierigkeiten. Hat er doch nicht gesagt, meine lieben Freunde. Er hat ganz speziell gesagt, ich bin gekommen, damit ihr dieses Leben erleben könnt. Also, dieses überfließende Leben, dieses Leben über dem Durchschnitt, dieses Leben, das einfach ein Leben im totalen Sieg und im Überfluss ist, das bekommst du nicht, indem du permanent versuchst, Lösungen zu finden für deine Schwierigkeiten, sondern das bekommst du, indem du dich entscheidest, du vertraust, anstatt dass du permanent noch etwas versuchst. Einfach dieses kindliche Vertrauen zu haben, loszulassen, sich hinzuschmeißen in seine Arme und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du kein Lügner bist. Niemals kannst du lügen, das tust du nicht, das geht gegen dein Wesen. Also weiß ich, dass du, wenn du gesagt hast, du möchtest, dass ich Leben im Überfluss habe, du bist gekommen, damit ich dieses Leben habe, dann vertraue ich dir, dass ich es auch habe. Wir müssen zurück zu diesem kindlichen Vertrauen und zu dem Glauben, dass Jesus nicht lügt. Er sagt nichts, was er nicht 100% meint. Also in dem Augenblick, wo er gesagt hat, er ist gekommen, damit ich das habe, muss ich jetzt im kindlichen, einfachen nehmenden Glauben des Annehmen. Mit anderen Worten, ich fange an, den ganzen Tag Selbstgespräch und Gespräch mit Jesus zu führen, dass in etwas so aussieht. Ach, Herr Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der mir Leben im Überfluss gibt. Und in meinem Herzen führe ich das Selbstgespräch. Ach, wie schön ist dieser Tag. Dieser Tag ist ein Leben des Überflusses, vorbereitet für mich von Jesus, der vor Grundlegung der Welt schon alles vorbereitet hat, der die Lösungen aller Probleme hat. Da gibt es nichts mehr für mich, das ich tun muss, um irgendwelche Lösungen zu finden für irgendwelche komplizierten Dinge meines Lebens. Denn wenn er gesagt hat, dass er gekommen ist, damit ich das Leben habe, das heißt, ich kann es auch haben, wenn ich ihm kindlich vertraue. Das Zweite, was ich euch hier so unbedingt mitteilen möchte, was mir persönlich im Herzen brennt. Ich war bei der Schule, bei unserer jetzt bei der Schule des prophetischen Übernatürlichen in Prag und gestern fuhren wir zurück, wo ich bin, in der Nähe von Frankfurt. Und bei der Rückreise, kurz vor der Rückreise, ich saß da noch am Mittagstisch, ich habe da noch mit einigen Studenten gegessen und eine Person wollte noch mit mir ein Gespräch haben. Also die hat dann mit mir über gewisse Dinge noch geredet, wollte gewisse Antworten für gewisse Fragen haben und mitten im Gespräch, also so einfach, ohne irgendetwas, einfach im Gespräch, sagt der Herr, es ist nicht gesund, wenn Menschen permanent nur das erleben, was ich für sie habe, ohne den Weg zu gehen, um das zu erleben. Denn am Weg, das zu erleben, da lehre ich sie eine Reise, die ganz wichtig ist. Und oft ist es so, wir wollen das Resultat haben. Das wollen wir. Wir sagen, okay, Herr, ich will dieses überfließende Leben und das ist doch gut, das sollen wir auch wollen. Aber wir wollen die Reise nicht gehen mit Jesus. Wir wollen nicht Tag für Tag mit Jesus den Weg gehen. Wir wollen nicht jeden Tag ganz einfach immer wieder sagen, Herr, wenn du derjenige bist, der gekommen ist, um ein überfließendes Leben zu leben, dann heißt das nicht, dass ich dieses überfließende Leben erleben kann ohne mit dir. Mit dir muss ich meinen Weg gehen. Henoch wandelte mit Gott. Henoch hat nicht versucht, irgendwelche Schlüssel zu finden. Henoch hat nicht versucht, nicht noch drei Schritte zu finden, um einfach, jetzt habe ich die Formel gefunden und wenn ich diese Formel gut anwende, dann wird mein Leben auch so wunderschön sein. Nein, wenn Jesus sagt, er ist gekommen, damit wir dieses Leben haben und dieses Leben erleben, dann heißt das, er muss der Fokus bleiben, damit wir dieses Leben erleben. Und unser kindliches Vertrauen ist immer in ihm. Also in Jesus Christus persönlich als diese Person bleibt unser Vertrauen. Unser Vertrauen kann nicht in irgendwelchen Schlüssel sein. Und ich möchte dir etwas sagen. Wenn du etwas kopierst, dass die anderen sagen, auch wenn es ich bin, das ist gar keine gesunde Sache. Und ich werde sagen, warum. Weil wie oft ist es, dass wir versuchen und denken, der hat das so und so gemacht und dann hat er es so und so auch erlebt, also mache ich es auch so und so. Aber wir wissen ja gar nicht oder wir erkennen ja gar nicht oft an, dass der seine Reise hat mit Gott. Der hat seine Reise mit Gott, die er gegangen ist. Und die Reise, die er mit Gott gegangen ist, in dieser Reise hat er eine unwahrscheinlich tiefe Veränderung erlebt. In dieser Reise, da wurden Zweifel und Unglauben konfrontiert. In dieser Reise wurde der Charakter immer Jesus ähnlicher. In dieser Reise ging Jesus ganz persönlich mit ihm und gab ihm ganz persönliche Dinge für sein Leben, die er dringend brauchte. Darum dürfen wir nicht andere Menschen kopieren. Wisst ihr, wenn ich Geschichten erzähle, und ich denke, es ist ja auch wichtig, dass wir Geschichten erzählen, Zeugnisse sollen wir erzählen. Die sind ja gut, die ermutigen ja andere. Und die helfen mir, andere Gott auch zu vertrauen. Aber niemals dürfen wir eine Geschichte dazu zu verwenden, dass wir einfach das kopieren. Dass wir sagen, oh, der Reinhard hat so und so und so gemacht. Oder hat er das und jenes bekommen. Das mache ich jetzt auch so. Nein, meine lieben Freunde. Ich habe meine Reise mit dem Herrn. Die habe ich. Und die hast auch du. Schau mal, Gott hat uns ja so einzigartig geschaffen. Aber so einzigartig hat Gott uns geschaffen. Gott hat uns geschaffen ganz anders. Ich bin nicht so wie du, du bist nicht so wie ich. Wir sind verschiedenartig gemacht. Wir sind einzigartig gemacht. Man sagte, dass nicht mal zwei Schneeflocken gleich sind. Jetzt, wenn du und ich ganz einzigartig sind, Das heißt, Gott hat uns beide auf eine einzigartige Art und Weise geschaffen. Was ist dann? Dann ist für jeden von uns diese Wahrheit klar, Gott will, dass jeder von uns ein Leben im Überfluss hat. Das heißt, ein Leben in Gesundheit, ein Leben im Sieg, ein Leben in finanzieller Versorgung. Jesus hat ja gesagt, schau, da fragt eine liebe Schwester, ja, was ist mit Hiob? Ja, meine Liebe, hör zu, Jesus kam ja nicht zu Hiob. Jesus kam ja auf diese Welt viele Jahre nachdem Hiob gelebt hatte. Da war er nicht mehr da. Wir sagen ja, dass Jesus derjenige ist, der gekommen ist. Jesus ist derjenige, der gekommen ist, um uns dieses überfließende Leben zu leben. Und ich möchte mal auch etwas sagen. Bevor wir uns anstatt uns Sorgen zu machen über Hiob, sollen wir uns die Frage stellen, erlebe ich dieses überfließende Leben? Das soll die Frage stellen. Wir müssen uns ganz ehrlich immer wieder ins Herz schauen und wir müssen uns die Frage stellen, erlebe ich das, was Jesus gesagt hat, wofür er auch gekommen ist? Erlebe ich, ist das mein tägliches Leben? Und weißt du, und da haben wir jeder von uns eine wunderbare Reise. Und wenn ich denke, wie der Herr mit mir gegangen ist, die letzten Jahrzehnte, wie viele Dinge der Herr mir beigebracht hat, wie viele Dinge ich erlebt habe in meiner täglichen Reise mit ihm, immer und immer und immer wieder habe ich Dinge erlebt auf so eine einzigartige und persönliche Art und Weise, die kann einfach niemand kopieren. Die sind nicht zugeschneidert auf dich, die sind zugeschneidert auf mich. Und Jesus hat für dich Dinge vorbereitet, ganz speziell für dich. Und was er möchte ist, dass du sagst, auch ich will, dass ich dieses Leben im Überfluss erlebe. Ich habe die Schnauze so satt, von einem Leben im Natürlichen zu leben. Das will ich nicht mehr. Und ich bin bereit, meine Reise mit Jesus zu gehen. Ich bin bereit, meine Reise mit Jesus zu gehen, solange ich sie gehe, wohin sie auch geht, wie es auch anders aussehen mag wie bei den anderen. Ich und Jesus, wir gehen da zusammen unsere Reise. Und auf dieser Reise kommen wir dann, wenn wir unser Herz öffnen und es im kindlichen Glauben ergreifen, kommen wir dann immer wieder zu dem Leben, das ein Leben ist und ein Leben im Überfluss. Und weißt du, wenn ich sage, ein Leben im Überfluss, dann dürfen wir nicht denken daran, dass wir von Materiellen reden. Ist das nicht traurig, dass wir immer wieder nur an das Materielle denken? Ein wahres Leben im Überfluss, das bedeutet, wir leben in übernatürlicher Heilung oder Gesundheit. Das bedeutet, wir leben in übernatürlichen Versorgung. Das bedeutet, wir leben ein Leben ohne irgendwelche Sorgen. Niemals machen wir uns irgendwelche Sorgen. Das ist ein Leben im Überfluss. Das heißt, wir leben ein Leben, wo wir nicht uns Gedanken machen müssen, wie wird es weitergehen nächsten Monat, nächste Woche. Wir leben ein Leben, wo wir immer permanenten Sieg haben. Egal wie schlecht die Nachricht ist, die heute gekommen ist, die Lösung, die wurde mir schon in Jesus Christus gegeben. Und dieses Leben, das brauchen wir. Und da ist eben etwas, was immer wieder Leute vergessen, das gesamte Christenleben ist doch nichts anderes als ein Leben im Glauben. Denkt mal, wie oft das Neue Testament sagt, und der Gerechte, der wird im Glauben leben. Mit anderen Worten, alles, was du nicht im Glauben ergreifst, wirst du auch nicht erleben. Das wirst du nicht erleben. Wenn Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, damit ich dieses Leben haben soll, und dieses Leben im Überfluss, dieses Leben, das einfach so übersprudelt ist, dass es alle anderen mitreißt, dann müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dieses Leben gibt es halt nur im einfachen Glauben. Nicht im religiösen Glauben, im einfachen Glauben. Denken mal. Immer wieder, sehr oft wurde mir folgende Frage gestellt. Die Frage, die mir gestellt wurde, die war folgende. Wenn Jesus wirklich dazu gekommen ist, uns Leben im Überfluss zu geben, ja, warum erlebe ich das dann nicht? Und diese Frage ist nichts anderes als die Antwort, und die Frage ist nichts anderes als ein Zeichen eines ungläubigen Herzens. Ein ungläubiges Herz wird immer sagen, ja, wenn Jesus wirklich, wenn Gott wirklich, dann warum ist das nicht das Erlebnis in meinem Leben? Das zeigt dir schon, dass wir es nicht im Glauben ergriffen haben und nicht bereit sind, kindlich zu vertrauen und zu sagen, okay, Herr, das gehört mir, Punkt. Die richtige Frage wäre folgende. Nachdem Jesus dafür gekommen ist, dass ich ein Leben habe im Überfluss, wie kann ich das erleben? Das ist die richtige Frage. Nicht, wenn er dann, warum erlebe ich es nicht? Denn das zeigt, dass wir gar nicht glauben, dass es wirklich uns gehört. Und dann müssen wir die Frage stellen, okay Herr, was ist der Weg, den ich gehen muss? Was sind die Schritte? Wie kann ich es im kindlichen Glauben ergreifen, damit das auch mein Alltagsleben ist und damit ich aufhören kann, permanent irgendwo die Schuld anderswo zu suchen, dass ich dieses Leben nicht wirklich im Überfluss habe. Und da möchte ich euch jetzt einen ganz, einen wichtigen Punkt sagen. Und das ist etwas, was für viele Menschen schwer ist zu ergreifen, aber wir können halt auch nicht dieses überfließende Leben erleben, wenn wir das nicht ergreifen. Diesen einfachen und simplen Punkt. Nämlich, um dieses überfließende Leben zu leben, um dieses Leben, das übernatürlich ist, wo das tägliche übernatürliche Teil von mir ist, um dieses Leben zu leben, muss ich immer wieder Gott gehorsam sein, auch wenn er mich bittet, Dinge zu tun, die ich gar nicht kann. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Lass mich mal ein Gläschen Wasser trinken. Schau. Nicht Dinge zu tun, die ich aus eigener Kraft nicht kann. Ich möchte dir was sagen. Christen sagen mir immer wieder, ja Reinhard, ich weiß ja ohnehin, dass der Herr nicht will, dass ich aus eigener Kraft lebe. Aber es gibt noch etwas ganz anderes. Der Herr will, dass wir uns entscheiden, Dinge zu tun, die wir gar nicht können. Nicht nur aus eigener Kraft nicht können, die wir gar nicht können. Schauen wir, wie viele Geschichten in der Bibel sind, wo Jesus Dinge verlangt hat, die die Menschen gar nicht konnten. Denk mal an den Teich von Bethesda in Johannes Kapitel 5. Im Johannes Kapitel 5 geht Jesus hin zu einem Mann, der gelähmt ist. Der Mann kann nicht gehen. Wenn er gehen hätte können, wäre er ins Wasser gesprungen, jedes Mal, wenn der Engel das Wasser bewegt hat. Er konnte nicht gehen. Und zu dem, nicht nur konnte er aus eigener Kraft nicht gehen, er konnte gar nicht gehen. Und zu diesem Mann kommt Jesus und er sagt, steh auf, nimm dein Bett und gehe. Es war unmöglich, das zu tun, was Jesus verlangt. Ist Jesus hartherzig? Ist Jesus ohne Mitgefühl und ohne Erbarmen? Ist Jesus jemand, der sich gar nicht darum kümmert, wie es anderen Menschen geht oder wie sie sich fühlen? Hat er denn gar kein Mitleid? Nein, Jesus wusste, Glaube ohne Handlung ist toter Glaube. Glaube, der nicht handelt danach, was er sagt, was er glaubt, ist kein wahrer Glaube. Und da kommt Jesus zu ihm und sagt, tu etwas, was du gar nicht tun kannst. Denk einmal an Gideon. Der sagt zu einem Mann, dass der hingehen soll mit 300 Leuten gegen eine riesengroße, schwer bewaffnete Armee zu kämpfen. Das geht ja auch gar nicht. Das kann man ja gar nicht. Das ist ja gar nicht zu schaffen. Denk einmal, was Jesus gesagt hat in 2. Chronik 20. Das sind die, und da kommen die gegen eine ganz schwerst bewaffnete Armee. Und was sagt Jesus? Kämpft nicht, aber geht ihnen entgegen. Das kannst du gar nicht tun. Da bist du ja am Ende. Mach nur einfach Lobpreis. Oder denk einmal in Markus Kapitel 3. In Markus Kapitel 3, die ersten 6 Verse, da gibt es eine wunderbare Geschichte, wo die Leute kommen und die Leute, die bringen jemanden, damit Jesus den Mann heilt. Und dann sagt Jesus zu dem Mann, der eine verdorrte Hand hat. Eine verdorrte Hand, mit anderen Worten, eine Hand, die nicht beweglich war, die absolut komplett verstümmelt war, da ging nichts. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann, strecke deine Hand aus. Ja, stell dir vor, du hast eine Hand, die gelähmt hat, ist völlig gelähmt, absolut keine Bewegung, kein Gefühl, keine Bewegung, die Nerven sind kaputt, alles ist kaputt. Und genau so kommt Jesus und sagt, jetzt streck mal die gelähmte Hand aus. Das geht doch gar nicht. Das kannst du gar nicht tun. Aber dennoch, warum? Jesus wollte von diesem Mann eine Handlung des Glaubens. Denke mal, wie Jesus zu dem in Matthäus Kapitel 9, wie er zu dem Gelähmten gesagt hat, steh auf, nimm dein Bett und gehe jetzt. Und wisst ihr, viele warten auf das überfließende Leben. Jesus hat es gesagt, Okay, ich muss lernen, es zu glauben. Okay, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Jesus hat für mich einen ganz bestimmten Weg. Ich fange an zu vertrauen, dass er das wirklich gemeint hat. Er lügte nicht. Er kam, damit ich das habe. Und jetzt warte ich einfach geduldig, bis Jesus mir dieses Leben gibt. Oder ich warte geduldig, bis es sich manifestiert. Und wenn das Leben angefangen hat, sich zu offenbaren, wenn dieses Leben sich manifestiert, dieses überfließende Leben, dann gehe ich die gewissen Schritte. Dann tue ich die Dinge, die ich weiß, dass ich tun soll. Wisst ihr, meine lieben Freunde, wir haben bei Brazilian Kidske jetzt, das habe ich schon einigen von euch gesagt, 250 vollzeitig Angestellte. Soeben habe ich die Nachricht bekommen von unserer Supervisorin, dass wir gerade wieder ein neues Waisenhaus aufmachen. Und wenn ich daran denke, unser Weg mit Brazilian Kidske, dann waren das nicht Dinge, die Gott mich gebeten hat zu tun, die ich aus eigener Kraft nicht tun konnte. Sondern da waren es Dinge, die ich gar nicht tun konnte. Die ich nicht tun konnte. Ich hatte keine Kapazität, ich hatte keine Fähigkeit, ich hatte kein Wissen, diese Dinge zu tun. Ich konnte ja auch kein Portugiesisch, als ich in Brasilien ankam. Und der Herr hat mich herausgefordert, Dinge zu tun, die ich nicht konnte. Einfach in der einfachen Erkenntnis, in dem einfachen Wissen, wenn ich zu Hause warte, bis die göttliche Befähigung sich manifestiert, da warte ich lange. Wenn ich losgehe im nehmenden Glauben und im Glauben sagt, Glaube ohne Handlung ist toter Glaube, ist kein wahrer, echter biblischer Glaube. Wenn ich losgehe in dem Glauben, dann geschieht das Wunder. Denkt mal an die Aussätzigen. Jesus kam zu den Aussätzigen und er sagte Folgendes. Zeigt euch den Priestern. Das war ja verboten. Vom Gesetz her durften die nicht als Aussätzige unter die Leute gehen. Die durften nicht zu den Priestern kommen. Und was sagt Jesus? Er sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen. Ich habe ein wunderbares, überfließendes Leben. Kommt mal her zu mir. Ich mache euch gesund. Und dann geht's hin und zeigt euch den Priestern und bringt die Opfer, die das Gesetz euch vorgeschrieben hat, auch zu geben. Nein, sondern was sagt er? Er sagt Folgendes. Geh und handle. Wisst ihr, wie oft habe ich in meinem eigenen Leben erlebt? Zu warten, dass das überfließende Leben sich manifestiert, da warte ich oft sehr lange. Da warte ich und warte ich und warte ich und wundere mich dann, warum ist das doch nicht geschehen? Aber zu handeln, das setzt dann auch dieses überfließende Leben frei. Ich gebe euch eine kleine Geschichte her. Als wir das erste Kinderheim in Brasilien eröffneten, in São Luís e Maranhão, da hatten wir sehr viel Missgeschick, also wir erlebten sehr viel Widerstand und alles Mögliche erlebten wir dort. Und dann letztendlich kam es zu dem Punkt, wo wir hatten jetzt das richtige Gebäude. Das Gebäude war da, der Besitzer war bereit, es zu einem sehr, sehr guten Preis zu verkaufen, weil er wollte die Sache loswerden. Da gab es gewisse Schwierigkeiten bei ihm. Und dann hat er gesagt, er braucht dieses Geld innerhalb kürzester Zeit. Ganz, ganz schnell. Wir hatten dieses Geld nicht. Aber ich wusste, das war genau das Kinderheim, das Gott will, das wir haben. Das wusste ich. Ich wusste einfach, das ist das, was der Herr haben will und da will er die Kinder dort eben auch retten und ihnen ein neues Leben geben. Und ich sagte zu dem Mann, der damals mit seiner Frau dieses Kinderheim geleitet hat, ich habe zu ihm gesagt, unterschreib den Vertrag, ich schicke das Geld. Ich hatte das Geld aber nicht. Wir hatten dieses Geld nicht, uns fehlte ein Betrag. Wir hatten einen Teil, aber nicht genügend, um dieses Kinderhaus zu kaufen. Heute haben wir dort ein wunderbares Kinderhaus mit dem Kinderheim mit etwa 100 Kindern. Ja, stell dir vor, wenn ich nicht gesagt hätte, der Vertrag wird jetzt unterschrieben, ohne dass ich das Geld hätte, was wäre geschehen? Wir hätten gewartet, gewartet, gewartet, gewartet auf dieses überfließende Leben. Aber es war die Handlung des Glaubens, der die Finanzen freigesetzt hat. Und am nächsten Tag in der Früh bekam ich ein E-Mail, dass dort zu Menschen gesprochen hat, die haben eine Sammlung sollen führen. Niemand wusste, dass wir das Geld brauchen. Gott hat zu den Menschen gesprochen, hebt eine Sammlung ein für Brazilian Kidske, schickt sie ihm und das war genau der Betrag, der uns gefehlt hat. Ja, Heinert, heißt das dann einfach, ich soll unweise handeln? Mein lieber Freund, lass mich dir etwas sagen. Glaube ist niemals unweise. Glaube ist weise. Wenn der Herr etwas sagt zu dir, was er klar hat, dann musst du anfangen, so zu handeln, dass du in das hineingehst, was er dir gesagt hat. Wir können nicht zu Hause sitzen und warten, bis die gewissen Dinge sich einfach von selbst lösen. Wir müssen losgehen, im Glauben gehen. Glauben ohne etwas zu tun ist nicht wirklicher Glaube. Die Bibel sagt so viel von dem Handeln gemäß dem, was wir glauben. Es kostet nicht viel zu sagen, ich glaube. Das kostet nicht viel. Es ist leicht zu sagen, ich glaube. Aber zu handeln, um den Glauben zu beweisen, zu handeln, um zu sagen, schau, ich zeige dir, dass ich wirklich glaube. Ich tue jetzt etwas. Ich gehe jetzt los. Ich gehe jetzt in diese Richtung. Gott hat gesagt, das wird er tun, also gehe ich in diese Richtung. Gott hat uns überfließendes Leben versprochen. Also was tust du? Du gehst ganz einfach deinen Weg mit Jesus, den gehst du immer wieder weiter. Du hörst auf, nicht, hörst niemals auf zu sagen, danke Jesus für dieses überfließende Leben. Aber meine Liebe, ruh, du fragst, was ist, wenn Gott nichts sagt? Gott sagt dir was. Gott sagt, du sollst größere Werke tun. Gott sagt, du sollst die Hände auf die Kranken legen und die Kranken werden geheilt werden. Gott sagt, du sollst lieben, nicht mit Worten, sondern mit Handlungen. Die Bibel ist voll von Dingen, die Gott sagt, dass wir tun sollen. Voll ist die Bibel davon. Wer immer an mich glaubt, der soll die größeren Werke tun. Also, jeden Tag gibt es größere Werke für dich, mein lieber Ruth, die du tun sollst. Denke mal, wie viel die Bibel uns sagt, dass wir sie tun sollen. Jeden Tag unseres Lebens gibt es Werke für uns, die sind vorbereitet. Wenn du einen Kranken siehst, sagt Gott dir, du sollst für ihn beten und den Kranken heilen. Wenn du Mangel siehst, sagt Gott dir, du sollst etwas tun, damit die Armut in dieser Welt endlich sich ändert. Ach, was gibt es doch viel zu tun, was Gott uns in seinem Wort schon klipp und klar gesagt hat. Ich sage euch was, meine lieben Freunde. Es ist nur eine Sache, dass wir für uns überfließendes Leben haben. Aber in Wirklichkeit geht es ja gar nicht darum. Es geht darum, dass da draußen eine kaputte Welt ist. Und diese Welt, die soll durch dich überfließendes Leben sehen und erleben. Meine lieben Freunde, ich komme hiermit zu Ende. Danke, dass ihr hier wart im Live. Das Live bleibt hier ja auch gespeichert hier in meinem Instagram. Und wir werden es auch auf YouTube stellen. Ich weiß noch nicht, wann ich das letzte Live habe. Wir werden irgendwann mal Fragen und Antworten auch tun. Auf Instagram, da muss ich noch 10, jetzt muss ich mal zurückfliehen nach Brasilien und 4 Tage später muss ich dann schon wieder verreisen und eine Woche drauf muss ich dann schon wieder zurück nach Europa fliegen zur nächsten IPS. Aber wir arbeiten daran, dass wir auch hier im Instagram Fragen und Antworten machen, wo wir dann euch diese Fragen beantworten können. Viel zu kurz, ja, schön, dass ihr mir so gerne zuhört. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich die Lives nicht eine Stunde machen werde am Anfang, um viele von euch nicht zu überfordern. Und wie gesagt, wir arbeiten daran, auch das Instagram mehr zu verwenden. Teilt euren Freunden mit, teilt dieses Live auch mit für alle anderen. Danke, dass ihr hier wart und wir sehen uns in Kürze. Ciao, ciao.